Bayerns Live Talk. Mein Gast heute war Teil der legendären Band Kraftwerk, dem wichtigsten deutschen Popmusikexport der vergangenen 50 Jahre, vielleicht sogar aller Zeiten. Seit Anfang der 90er Jahre ist er solo unterwegs. Vergangenes Jahr hat er ein Album veröffentlicht, Off the Record heißt das, und die Wochenzeitung Die Zeit hat darüber geschrieben, dass er die Platte gemacht hat, die Kraftwerk nicht mehr hinkriegt. Am Samstag spielt er eins seiner ganz wenigen Konzerte in Deutschland, und zwar hier in Köln. Am gleichen Tag, an dem Kraftwerk bei den Grammys den Preis fürs Lebenswerk bekommt. Herzlich willkommen im 1 Live Talk, Karl Bartos. Schön, dass du da bist. Guten Abend. Hallo, immer klasse in Köln zu sein. Immer klasse in Köln zu sein. Du hast gerade hier zur Studiobeleuchtung gesagt, die ist so leicht rötlich angehaucht. Puff oder Hölle? Was wäre dir lieber für die nächste Stunde? Es ist ein Teil des Lebens, beides, die Hölle und der Puff. Aber ich denke, beim WDR sind wir gut aufgehoben. Ich fände es schön, auf jeden Fall, wenn wir sagen mal so zwischen den zwei Polen alles in der Mitte irgendwie abdecken. Karl Bartos, Musiker, ist zu Gast im 1 Live Talk. Mein Name ist Till Haase, hallo, guten Abend. Ihr hört den 1 Live Talk, der Musiker Karl Bartos ist zu Gast. Am 25. Januar, Karl, das ist der kommende Samstag, da passieren zwei Sachen, die für dich ziemlich wichtig sind. Einmal kriegt Kraftwerk bei den Grammys einen Preis fürs Lebenswerk, die Band, die du viele Jahre entscheidend mitgeprägt hast. Und du spielst am gleichen Tag seit langer Zeit mal wieder hier in Köln ein Konzert, und zwar in der Live Music Hall. Ich weiß, dass es kein Zufall, dass es Zufall ist, dass diese beiden Sachen auf einen Tag fallen. Frag mich allerdings, ob das wirklich möglich ist oder ob da nicht vielleicht sogar eine schicksalhafte Fügung hintersteht, weil es ist tatsächlich irre, oder? Also wichtig für mich ist, hier in Köln zu spielen, im Rheinland, und die Verleihung des Grammys für das Lebenswerk, ich habe das ja auch aus der Presse erfahren, das ist ja so, dass eine Gruppe, zu der ich zugegebenerweise 15 Jahre lang gehörte, für ihr Lebenswerk geehrt wird. Und das wird mein Leben natürlich nicht mehr verändern. Es ist eine angenehme Erfahrung, dass die Amerikaner uns Europäer entdeckten, sogar auch die Beatles. Kennst du die? Schon mal gehört. Ja. Ich frage mich nächstes Jahr vielleicht Johann Sebastian Bach oder Beethoven, die Wiener Klassik. Ich weiß gar nicht, muss man noch auf der Welt sein, um für sein Lebenswerk gewürdigt zu werden bei den Grammys? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Aber Bach hätte definitiv auch was verdient. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ich meine, John Lennon ist ja auch schon lange von uns gegangen. Es überrascht mich umso mehr, dass die Beatles ihn jetzt bekommen und zur gleichen Zeit Kraftwerk und Kris Kristofferson. Also ist schon ein lustiges Völkchen. Was da passiert. Du hast gerade gesagt, du hast aus der Zeitung davon erfahren. Das heißt, es hat keine Versuche der Grammys gegeben, dich irgendwie auch dahin zu holen und zu sagen, du hättest den irgendwie auch mitverdient oder sowas in der Richtung? Also ich habe keine Post bekommen, vielleicht habe ich was übersehen. Aber zu diesem Tag ist vielleicht noch zu sagen, dass ich natürlich, als ich davon erfahren habe, sofort an Florian Schneider-Essleben gedacht habe oder an Wolfgang Flöhr. Die auch ehemalige Mitglieder der Band Kraftwerk. Ja, wir waren ja das klassische Line-Up, denn früher war Kraftwerk ja Ralf, Karl, Wolfgang und Florian. Und du hast in dem Moment an die beiden denken müssen und warst dir schon sicher, dass die wahrscheinlich auch nicht da stehen? Ja, ich bin ja befreundet mit Wolfgang, und das haben wir nun aus der Presse erfahren. Aber trotzdem, ich freue mich, dass die Amerikaner so weit gehen, diese europäische schräge Elektroband aus Düsseldorf auch noch zu ehren. Hast du denn trotzdem das Gefühl, dass es ein bisschen auch dein Preis ist? Vielleicht ist es so, ein paar Melodien, die ich früher mal geschrieben habe, sind da ja eingeflossen. Und ein Teil meiner Arbeit steckt da drin, ja, würde ich sehr, schon sagen. Sehr, sehr bescheiden. Wir kommen zum zweiten großen Punkt am Samstag. Dein erstes Konzert seit langer Zeit in Köln. Du hast mir gestern am Telefon, wir haben kurz telefoniert, erzählt, dass du sehr, sehr aufgeregt bist. Warum? Ja, weil ich so selten in Köln spiele. Das letzte Mal 1999. Und das ist schon eine ganze Zeit her. Das war 15 Jahre. Das war bei der Kickzone. Und heute wieder nach so langer Zeit, ich bin wirklich aufgeregt, weil das ist für mich Heimat. Hier im Rheinland zu spielen ist einfach Heimat. Ich bin nicht hier geboren im Rheinland, in Berchtesgaden. Dann bin ich hier sozialisiert worden und habe lange gelebt, 40 Jahre. Dann sind wir nach Hamburg gezogen und ich habe in Berlin lange gearbeitet. Also das ist ja gerade das Schöne an Deutschland, dieser Föderalismus, dass wir einige gute Zentren haben und nicht nur eine große Stadt, die was hermacht. Die Kraftwerkkonzerte, die waren ja früher berühmt, man könnte schon fast sagen berüchtigt, aufgrund ihrer Ungewöhnlichkeit. Also man stand da rum oft nur als Roboter oder man hat sich versteckt hinter Technik. Was erwartet die Leute bei einem Konzert von Karl Bartos und seiner Band? Was passierte auf der Bühne? Also nochmal zu unseren alten Konzerten. Wenn man jetzt mal zum Musikfernsehen geht, also YouTube, und da sich so durchklickt, da findet man so alte Clips, zum Beispiel wie wir mit dem klassischen Line-Up Taschenrechner spielen. Und das ist schon eine gewisse Choreografie. Also da sind wir hinter unseren Computern aufgestanden oder hinter unserem Keyboard und kommunizieren mit dem Publikum. Also ich habe sogar gesehen, es wurde mal einer von diesen Taschenrechnern ins Publikum gehalten und das Publikum durfte selbst auf die Tasten des Taschenrechners oder was es auch immer genau warum drücken. Also ja, das war tatsächlich die richtige Interaktion. Ja, es hatte was auch von Sesamstraße. Es war auf jeden Fall lustig und da wurde auch schön gelacht. Also was das Publikum jetzt erwartet am Samstag, das ist natürlich eine audiovisuelle Performance. Es ist ein großes Triptychon, elektronische Leinwände, drei elektronische Leinwände, auf denen ein 90-minütiger Episodenfilm gezeigt wird. Für den du auch verantwortlich zeichnest, ja, oder? Ja, natürlich. Ich habe die ganzen 90 Minuten zusammengeschnitten, editiert, zum größten Teil auch gefilmt. Allerdings verwenden wir auch Footage, aber relativ wenig. Also es ist wirklich ein durchgehender 90-Minuten-Film. Natürlich auch akustisch, die auditive Ebene. Ich spiele die Songs meiner alten Band. Ich war ja auch Co-Autor von Model, Die Roboter, Tour de France und diese ganzen Klopfer. Und natürlich auch so ein paar... Klopfer, sagst du. Evergreens. Hits würden andere sagen, ja, wahrscheinlich. Ja. Aber Klopfer finde ich schön. Ja. Und ist der kleine, das kleine Kaninchen bei Bambi. Genau. Hm. Und so ein paar von meinen eigenen Songs... paar meiner eigenen Songs, die ich früher mal verbrochen habe. Also es wird ein bunter Abend werden. Wir können schon einen ganz kleinen Ausblick wagen auf die nächste Gesprächsrunde. Wenn du sagst, deine eigenen Songs, dann sind das schon wahrscheinlich die, die jetzt auch auf Off the Record waren und von denen viele sagen, dass sie das Beste oder dass sie gehören zum besten Kraftwerk-Album seit 30 Jahren, auch wenn du offiziell nicht mehr dabei bist. Ja, das habe ich auch zu meiner Überraschung gelesen. Es ist halt so, wenn ich anfange, Musik zu spielen, ja, spielen vielleicht nicht so, aber wenn ich sie dann ausproduziere, dann klingt sie halt so. Ich kann da auch nicht viel dran ändern. Karl Bartos mit Hausmusik hier im 1Live Talk. Und Karl Bartos, ehemaliges Mitglied von Kraftwerk, ist auch zu Gast im 1Live Talk. Karl, ist eigentlich komisch, das auf dieses Wortspiel Hausmusik und Haus auf Deutsch zu schreiben, also H-A-U-S, dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist, ne? Also gerade so im Elektrobereich ist ja eigentlich sehr schlau, aber irgendwie auch kann man drauf kommen, oder? Ja, ich wollte aber gar nicht schlau sein, sondern es trifft ja wirklich diesen Begriff und diese kleine Filmsequenz, wo ich meine Mutter Rosa, mein Onkel Sepp in der Küche vor diesem in Berchtesgaden in der Küche vor dem riesigen Kachelofen gesehen habe als Junge, war ich 10 oder 11, 12 Jahre alt und die spielten bayerische Volksmusik. Und das war wirklich im Wortsinne Hausmusik. Im besten Sinne. Du hast über dieses Lied in einem Interview gesagt, dass es das beste Lied ist, das du je geschrieben hast. Warum? Weil das so autobiografisch ist. Und eigentlich war das Album schon fertig. Und wir sagen den Titel nochmal, Off the Record, 2013 erschienen. Off the Record, das Album war schon fertig. Und ich hatte einfach Lust, noch sowas Autobiografisches zu machen und das Album war schon für meine Begriffe ganz in Ordnung. Und da habe ich das einfach nochmal als eigene Zugabe hinten dran gehängt. Und wenn man sich so befreit von irgendwelchen Zielen, die man erreichen will oder was man unbedingt ausdrücken muss, weil es vielleicht Sinn macht in dem Albumzusammenhang, im Zusammenhang des Albums, da ist man vielleicht freier. Aber was ist genau der Punkt, warum du sagst das Beste? Also du hast gesagt, weil es irgendwie autobiografisch ist. Ich stelle mir das gerade noch schwer, überhaupt bei deiner Karriere und dem, was du schon gemacht hast, überhaupt zu sagen, das ist das beste Lied. Woran machst du das fest? Also wenn du schaffst, ganz viel von dir da reinzubringen und da drin unterzubringen, ja, und das hörbar zu machen, oder? Also ich denke sehr viel über die Bedeutung von Musik für unsere Kultur, für uns Menschen überhaupt nach. Und ein Begriff, der mir sehr am Herzen liegt, ist der Klangbiografie. Mhm. Also jeder Mensch hat ja eine eigene Klangbiografie. Das ist bei jedem ganz unterschiedlich. Wie? Geräusche, die er als Baby gehört hat, das erste Lied, auf dem er mit einer Frau geschmust hat, Kindergartensongs, die er noch auswendig kennt, oder wie meinst du das? Genau, also wahrscheinlich die erste Musik, man sagt ja, man Babys hören Musik auch in bevor sie geboren wurden, also im Mutterleib noch, aber das kann man natürlich nicht beweisen, aber der erste Gesang ist wahrscheinlich das Schlaflied, was einem die Mutter singt, und dann kommen die ganzen Sachen, die Kirchenglocken in der Nähe, oder dann hier im Rheinland der St. Martinszug und die ganze Schullaufbahn, und dann in der Pubertät fängt's an, interessant zu werden. Und bei mir war das eben, ich habe diese erste Sequenz meiner Mutter und meines Onkels, die beide singen bayerische Volksmusik, und dann plötzlich, dann fehlt etwas, habe ich so einen Riss, und dann kommen die Beatles. Und der erste Akkord, Hard Day's Night, it's been a hard day's night, so, da war ich mitten in der Pubertät, und seit diesem Moment wusste ich, ich muss Musiker werden. Und seitdem versuchst du, diese Klangbiografie hörbar zu machen oder in dein Werk mit reinzunehmen? Also ich trage sie ja mit mir rum, und es ist ja so, wieso gibt es diese Vorlieben? Ich weiß nicht, was deine Lieblingsband ist, aber eine meiner Lieblingsbands, das sind eben die Beatles, weil ich sie eben in der Pubertät gehört habe, und sie haben mich eigentlich initialisiert und dazu gebracht, Musiker zu werden. Aber die gesamte Musik der 60er Jahre, die ist Teil meiner Klangbiografie. Und das führt dann dazu, wenn man auch Musiker wird und Komponist wird, dann wird das natürlich auch Teil des Werks. Mhm. Wenn dein bestes Lied so ein frisches Lied ist, also eins, das du vor relativ kurzer Zeit erst geschrieben hast, bist du dann immer noch auf der Suche nach einem perfekten Lied? Ach, gibt es das überhaupt? Also, und das Lied habe ich... Also du kannst es auf jeden Fall besser beantworten als ich. Man ist ja ewig auf der Suche. Also dieses Lied habe ich gefunden auf meinem akustischen Tagebuch, was ich ja irgendwie in den Computer transferiert habe. Also ich habe für diese Platte, für dieses Album Off the Record, meine ganzen Aufzeichnungen aus den 70er, 80er, 90er Jahren in den Computer transferiert. Und dann entstand eigentlich ein akustisches Tagebuch. Und da habe ich diesen Song oder die einige Melodien gefunden. Und die habe ich dann durchgeführt, eigentlich in klassischer Manier, durch die Kette der Medianten, durch die Terzverwandtschaften, also und eine Kadenz hier und da. Aber das ist Handwerk. Die originäre Melodie, die stammt wirklich aus den 70er Jahren. Würdest du im Nachhinein sagen, dass das deine produktivste Zeit war und dass du da heute noch von profitierst? Ich profitiere eine Menge, aber sagen wir mal so, aus diesen Aufnahmen, die ich damals gemacht habe, ist ja nichts geworden. Naja, jetzt schon. Ein Teil davon befindet sich im Repertoire einer anderen Band. So, aber gewisse Dinge sind einfach auf den Kassetten geblieben, und die habe ich jetzt, oder die entdecke ich regelmäßig eigentlich neu. Nur zu diesem Album habe ich daraus ein Konzept entwickelt. Es ist für dich mit den technischen Möglichkeiten, die man hatte im 21. Jahrhundert, ist es einfacher, Musik zu machen, oder ist es komplizierter geworden? Ich habe ja keine Vergleiche. Ich lebe jetzt hier in meinem Zeitfenster. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer sich jetzt, ich bitte den Vergleich jetzt zu relativieren, sich Bach getan hat. Oder nee, aber ich meine jetzt tatsächlich, also ich meinte jetzt 21. Jahrhundert, ich meine zum 20. Jahrhundert, ach so, hat ja auch noch das Jahr 1985 gehört oder das Jahr 1975. Also wenn du es mit damals vergleichst. Ich glaube, da ist ehrlich gesagt nicht allzu viel passiert. Also der Computer hat zwar eine ganze Menge vereinfacht, aber die letzte große Entdeckung oder der letzte große Knall, der liegt schon lange zurück. Das war nämlich 1877, als man Ton aufzeichnen konnte. Diese technische Errungenschaft hat wirklich die Rezeption von Klang und von Musik drastisch verändert. Und du würdest sagen, drastischer als alle Sachen, die danach gekommen sind? Ja, absolut. Also stell dir mal vor, früher war jedes Geräusch wie der Schatten mit dem Erzeuger verbunden. Es ging gar nicht anders. Die Herstellung war unmittelbar nur durch die Herstellung eines Instruments oder Kirchenglocken oder was konnte man den Klang erzeugen. Karl Bartos, 15 Jahre Bandmitglied bei Kraftwerk und Musiker, ist zu Gast im 1Live-Talk. Nee, so alt bist du tatsächlich noch nicht. Aber du bist in Berchtesgaden geboren, 52, und dann im Rheinland aufgewachsen, hast du selber schon erzählt. Wie bist du mit Musik in Berührung gekommen? Wann ist das losgegangen bei dir? Du hast schon mal kurz erzählt, da waren deine Mutter und dein Opa und dann kamen eigentlich die Beatles. Meine Mutter Rosa, mein Onkel Sepp und die spielt Zither und die beiden singen bayerische Volksmusik. Das hat sich wirklich bei mir eingebrannt. Ich kann mich noch nicht mal erinnern, was sie gesungen haben, aber es war einfach wunderschön. Danach kam in der Tat die Pubertät, es kamen die Beatles und diese wahnsinnigen 10 Jahre der Popmusik, wo wirklich alle wunderbar komponieren konnten. Also die Beatles, die Rolling Stones, die Who, die Small Faces und die ganzen Amerikaner. Also, und dann die schwarze Musik, dann Motown war da. Du hast gerade gesagt, das war wirklich die beste Zeit in der Musikpause. Es war die beste Zeit, weil die Jugend der Welt diese Botschaft umgesetzt hat und sie hat dazu geführt, ich weiß nicht wie genau, aber irgendwie haben verschiedene Leute dazugehört. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass wir in Europa linke Arbeiterparteien hatten, die plötzlich an der Regierung waren. Und dadurch öffneten sich die Hochschulen für die Arbeiterklasse. Ich konnte zum Beispiel Musik studieren am Robert-Schumann-Institut in Düsseldorf. Und so war das in England auch. Und ich denke, die Zeit war deshalb so gut, weil all diese Dinge auch zum ersten Mal passiert sind. Mhm. Wenn du die Beatles hörst, dann kommen dir angeblich heute noch die Tränen, beziehungsweise du kannst sie eigentlich gar nicht hören, sondern du hast nur so ein Songbook und da liest du dann die Texte und die Noten dir durch. Wie ist das möglich? Also ich würde jetzt sagen, dass so einem alten, abgewichsten Musikprofi wie dir so eine Band die Tränen kommen lassen kann. Also der Alexander Gorkow von der Süddeutschen Zeitung, der hat damit was in die Welt gesetzt. Er hat eine Metapher gefunden dafür, dass Musik eben eine gewisse Musik aufgrund der Klangbiografie mich natürlich emotional berührt. Und es ist so, wenn ich da anfange bei einem Track nachmittags irgendwie mit einer Tasse Tee und setze mich da hin und würde jetzt hören I'm the Walrus und so, dann stehe ich vor 5-6 Stunden nicht mehr auf, weil dann lese ich die Noten und dann habe ich noch die Aufnahmeprotokolle von Abbey Road. Also das zieht mich dann so derartig rein, das habe ich auch schon. Also so du schwelgst dann praktisch in Erinnerung, also was dich betrifft und diese Band, was die Band selbst betrifft. Also so als wenn irgendjemand anders anfangen würde in alten Postkarten oder Liebesbriefen zu blättern, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, nicht nur mich, weil an der Karriere der Beatles sieht man ja auch die Entwicklung der Popmusik in den 60er Jahren. Zuerst die Rock'n'Roll-Phase und man sieht vor allen Dingen auch die Entwicklung der Kreativität schlechthin. So habe ich in Berlin an der ODK mal ein Seminar abgehalten, einfach die entscheidenden Jahre der Beatles-Karriere zusammenzufassen. Weil ich denke, Kreativität braucht zuallererst erstmal die Analyse oder die Kopie. Und genau das kann man nämlich an der Arbeit der Beatles feststellen. Zuerst waren sie initialisiert von Elvis Presley, von schwarzer Popmusik, von Chuck Berry ja, zum Beispiel. Und was haben sie gemacht? Sie haben das kopiert, sie haben das nachgespielt. Und bei uns in Hamburg auf der Reeperbahn. Wir hatten ein ganzes Programm mit Chuck Berry Songs, mit Richard Songs und mit diesen ganzen amerikanischen schwarzen Künstlern. Das ist komisch zu hören von jemandem wie dir, der Teil von Kraftwerk war, die eigentlich immer dafür bekannt waren, dass sie tatsächlich was komplett Neues geschaffen haben und eben nicht kopiert haben. Und deshalb ist es eben gut, mal die Referenzen und die Bewegung der Kreativität. Was ist denn überhaupt Kreativität? Was meinen wir denn damit jetzt im musikalischen Sinne? Aus diesem Nachspielen, was der Analyse irgendwie gleichkommt im klassischen Kontext, entstehen dann die ersten Kompositionen, die klingen dann aber natürlich noch nach Chuck Berry. Da werden einfach 2, 3 Songs zusammengehauen und da entsteht ein neuer draus. Aber der ist im Sinne von. Und dann später, wenn man dann weitermacht, dann fließen andere Dinge noch ein in die kompositorische Praxis. Filme, die man sieht, Gespräche, die man führt und den Rest erledigt das Unterbewusstsein. Und dann, wenn man Glück hat, dann entsteht auch mal wieder etwas Neues. Ich habe 2 Sachen in deinem Lebenslauf gefunden, die den späteren Elektropionier, der du gewesen bist, dann fast unmöglich erscheinen lassen aus der Sicht des 21. Jahrhunderts. Ich sag's schon wieder. Das eine hast du gerade selber schon gesagt, das Robert-Schumann-Institut in Düsseldorf. Da hast du eine klassische Musikausbildung genossen. Und das andere war eine Begegnung beziehungsweise eine Zusammenarbeit mit Marius Müller-Westernhagen. Das muss Ende der 60er, Anfang der 70er auch in Düsseldorf gewesen sein, ne? Ja, so. Wo wolltest du hin damals? Also, gab es einen Plan, wo du musikmäßig dich orientieren wolltest? Das war ja gerade das Tolle an der Zeit. Man muss sich mal vorstellen, dass ich bin im Wirtschaftswunder geboren und die 60er Jahre, wir hatten keine Arbeitslosen. Das war Vollbeschäftigung und jeder hatte die Chance, mal gewisse Dinge auszuprobieren. Und das war eben das Gute. Also ich habe Musik studiert. Ich wusste zwar, ich wollte in den Kulturbetrieb, ich wollte im Orchester spielen. Aber wann das sein würde, da hatte ich überhaupt keine Ahnung davon. Ich fing da an, da war ich 18. Und dann in meinen frühen 20ern, da habe ich im Opernhaus gespielt, gleichzeitig in der Kunsthalle abstrakten Jazz fabriziert. Und eine Band hatten wir, die hieß Sinus. Und am Anfang war Marius Müller der Sänger. Und da waren wir auch bei Konrad Planck in Köln. Haben wir mal bekannter Produzent. Ja, eine Lichtgestalt der damaligen Zeit. Und da gibt's auch ein Band. Und wir haben zusammen einfach mal uns getroffen, haben Musik gemacht. Wohin uns das führen würde, darüber haben wir gar nicht so nachgedacht. Das Machen selbst war es eben, was so interessant war. Und was vielleicht ja dann auch dazu geführt hat, dass so viele fantastische Sachen dabei rausgekommen sind. Du hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass das gesellschaftlich und musikalisch eine ganz besondere Zeit war, für dich vielleicht die beste. Da gab's den Krautrock, da gab's Bands wie Can, wie Amon Dül, Cluster, es gab Karl-Heinz Stockhausen. Eine Zeit, die heute, ja, aus von der man heute sagt, dass sie Geschichte geschrieben hat. Und von der aus Deutschland aus auch Musikimpulse praktisch in die ganze Welt rausgegangen sind. Hast du damals als Zeitzeuge schon gewusst, dass da gerade was Besonderes passiert? Also hat man das gespürt oder ist das eine Sache, die man erst in der Retrospektive sozusagen erkennt? Ich habe die ganze Tragweite nicht begriffen. Also ich habe angefangen als 14-Jähriger Schlagzeug gespielt und wir haben Beatles-Songs nachgespielt. In Düsseldorf, im Jugendtanzcafé, in irgendwelchen Jugendclubs und so weiter. Und dann weiter und weiter und weiter. Und dann die 7, 8 Jahre Musikstudium. Da war ich bei der Deutschen Oper am Rhein und habe dieses Repertoire kennengelernt. Das fand ich unglaublich spannend, plötzlich Stravinsky kennenzulernen. Ich komme ja nicht aus dem Bildungsbürgertum und wenn ich dann Peter und der Wolf gespielt habe als Schlagzeuger, habe ich das da auch zum ersten Mal gehört. Das heißt, meine Mutter ist mit mir nicht in die Oper gegangen oder so. Ich habe mir das erarbeitet, indem ich mir die Platte gekauft habe, Vinylplatte und die Partitur und habe das gelernt und werde in Proben gelernt. Es war schon eine ganz, ganz andere Situation als jetzt. Und du konntest damals nicht absehen, dass ihr damals ich konnte oder dass du dabei bist in einer Zeit, die irgendwann mal als geschichtlich ich besonders war, wichtig eingehen wird. Das war für mich nicht eingeplant. Meine frühere Band, also die Jungs, die haben mich ja geholt. Sie brauchten einen klassisch ausgebildeten Schlagzeuger. Aber schon direkt am Anfang habe ich verstanden, dass es da um eine künstlerische Identität geht, die zu finden. Da haust du selber noch mal kurz rein, ne? Bam! Kraftwerk. das Model. Karl Bartos ist zu Gast im 1Live-Talk. Er war jahrelang dabei bei Kraftwerk und hat bei diesem Titel auch Entscheidendes mitgelegt. Da stehst du sogar auf dem Album mit drauf, ne? Ich glaube nicht bei allen Titeln immer als Autor-Komponist noch mit dabei, oder? Also ich fing an mit zu komponieren bei Mensch-Maschine, das ist dieses Album. Ja. Wir reden über Kraftwerk, die Band, mit der du groß geworden bist. Die prägenden Figuren der Band waren Ralf Hütter und Florian Schneider. Wie war euer Verhältnis damals? War das eine Freundschaft? War das? Also, man muss immer schon gucken, wie das Geld fließt, wenn man über Freundschaft redet. Also, ich war da ja engagiert als Studiomusiker. Du hast dich selbst mal Part-Time-Kraftwerk genannt. Habe ich das? Ja. Das war wahrscheinlich in Manchester, da sagt man sowas. Nee, ich war schon Fulltime, am Anfang war es Part-Time. Mhm. Also, ich war ja eigentlich hauptberuflich Musikstudent. 76 habe ich mein Examen gemacht, Gott sei Dank. Und ich war bei der Deutschen Oper am Rhein. Und dann hat mich Ralf schon mal abgeholt mit seinem grauen VW und wir sind ins Klingklangstudio gefahren. Auf der musikalischen Ebene, glaube ich, habe ich viel hinzugebracht, nämlich Struktur. Mhm. Struktur und Ordnung und, Handwerk. Naja, es war ja auch nicht umsonst so, dass, glaube ich, ab den Alben, bei denen du mitgearbeitet hast, auch der kommerzielle Erfolg größer wurde. Also bei Autobahn war er schon da, er war eigentlich immer da, schon von Anfang an. Das hob ja die Band Kraftwerk hervor. Also dass sie von Anfang an schon kommerziell erfolgreich waren. Aber mit dir dann noch ein Stück erfolgreich her, oder nicht? Das kann sein, das hat sich dann wirklich entwickelt. Aber wenn man auch nur andere Bands aus dem Kaliber nimmt, zum Beispiel aus England, da spielte der kommerzielle Erfolg bei Kraftwerk doch eher eine mindere Rolle. Trotzdem sagst du, man muss gucken, wie das Geld fließt und von dem Fluss ist nicht so viel bei dir angekommen. Kann man das auf diese einfache Formel bringen? Ich war als Studiomusiker engagiert und das war wirklich fair. Das war wunderbar. Also es war großartig. Ich war direkt mehrere Wochen auf dieser Amerika-Tournee und es war eigentlich alles wunderbar. Also, und wir haben uns verstanden. Ich habe die beiden Jungs verstanden als meine älteren Brüder am Anfang. Die waren im Geschäft, haben ziemlich ein vorgelegt und ich konnte etwas einfach hinzufügen. Und dadurch sind wir schneller geworden. Also die Produktionsphasen, die waren doch relativ zügig damals. Warum sprichst du eigentlich immer von deiner alten Band und warum sagst du selbst nicht Kraftwerk? Ich bin nicht der rechte Inhaber dieses Namens und der verbliebene Kollege von mir nimmt das da ziemlich genau. Deshalb habe ich mir das einfach auch abgewöhnt, den Namen zu benutzen. Sowohl vom Kollegen als auch von der Band. Wenn die Financial Times schreibt über deine Platte Off the Record, the Kraftwerk Record that Kraftwerk, it seems, are unable to make. Also die Platte, die Kraftwerk selbst nicht mehr auf die Reihe kriegen. Siehst du das ähnlich? Das ist mir schon fast peinlich. Ich darf da gar nichts zu sagen. Das, also ich fühl mich da auf dem falschen Fuß erwischt. Also das ist gar nicht meine Intention. Also ich mache ja nicht Musik, weil ich so klingen will wie jemand anders. Naja, aber es ist ja jetzt schon bekannt und man hört es auch zwischen den Zeilen raus, dass ihr nicht die allerbesten Freunde geblieben seid. Und man könnte, also ich fände zum Beispiel das Gefühl Genugtuung im Zusammenhang mit so einer Wertung deiner Arbeit, deines Albums, fände ich jetzt kein schlimmes Gefühl oder eins, für das man sich schämen müsste. Also ich finde, die gute Ordnung verbietet mir das einfach, da jetzt irgendwas zu sagen. Aber wenn jetzt George Harrison eine Platte gemacht hat, dann kann er halt auch nicht vermeiden, ein bisschen wie die Beatles zu klingen. Ja. Als du die Band Anfang der 90er Jahre verlassen hast, ich weiß nicht, wie war das? Galt Kraftwerk damals auch schon als eine der wichtigsten Bands der Popgeschichte? Also war das schon klar? Nein, damals waren sie noch nicht unter Naturschutz gestellt. Das hat die Heiligsprechung, die hat eigentlich erst so vor kurzem stattgefunden mit der sogenannten Retrospektive im MoMA. Im Museum of Modern Art in New York. Ja. Das heißt, als du damals weggegangen bist von der Band, das ist dir gar nicht so schwer gefallen, wie man das aus heutiger Sicht vielleicht denken würde? Doch, das ist mir unheimlich schwer gefallen, weil ich da so gerne war. Das war also keine lustvolle Entscheidung, das war sehr, sehr qualvoll. Da habe ich auch lange dran rumexerziert und so. Es ist mir absolut nicht leicht gefallen. Und du, warum hast du es gemacht? Ich musste es machen, weil ich konnte überhaupt nicht bestimmen, wie lange so eine Produktionsphase dauern sollte. Also wir haben damals für so ein Album 4-5 Jahre gebraucht und ich konnte in keiner Weise beeinflussen, wohin wir fahren. Und wenn man so auf die 40 zugeht, ich war so voller Energie, ich musste eben auch Geld verdienen. Und es hat dir an Output einfach nicht gereicht. Also du wolltest machen, oder? Ja, ich war exklusiv gebunden an die Produkte der Band. Ich hatte so viele Angebote. Damals war ja eine tolle Zeit in Deutschland, auch die 80er Jahre, die sogenannte Neudeutsche Welle. Und so, und ich konnte nichts von diesen ganzen Angeboten wahrnehmen, aber wir haben auch nicht produziert, nichts fertiggestellt. Und das dauerte 4 Jahre für Electric Café und dann nochmal 4 Jahre für The Mix und so. Und da blieb mir einfach überhaupt keine andere Wahl, als einen Fallschirm zu nehmen, aus dem Flugzeug zu springen. Und es gab auch keine Verhandlungsbereitschaft auf der anderen Seite. Ja, das ging jahrelang. Das war ja nicht so, dass jetzt irgendeiner sagt, och, ich mach mal jetzt, tschüss. Das war ein jahrelanger Prozess. Und zum Schluss ging es gar nicht mehr anders. Das war eine Frage, ich will jetzt nicht sagen auf Leben und Tod, aber ich konnte einfach nicht mehr. Du hast dich eine Zeit lang danach erstmal Musik gewidmet, die weniger in Richtung Kraftwerk gegangen ist und mehr in Richtung Beatles. War das ein bewusster Schritt? Einfach, weil es gar nicht anders möglich gewesen wäre, davon wegzukommen, ohne sich hart abzugrenzen? Oder ist das einfach so passiert? Also ich hatte am Anfang der Zeit, sagen wir in den 70er Jahren, habe ich das geliebt, dieses Forum, was wir hatten, diese geistige Auseinandersetzung mit Musik. Also einer hat ein Buch mitgebracht, der andere hat eine Platte mitgebracht und so. Und das war eine permanente Kommunikation über das, was mich im Kern beschäftigt. Was bedeutet Musik für uns Menschen? Und dann ging es auseinander und ich hatte natürlich auch ein komplett soziales Defizit. Ich war unglaublich traurig. Und habe natürlich auch den Boden unter den Füßen ein wenig verloren. Und dann kam dieser Anruf von Bernard Sumner. Hey Carl, we're doing a new record. Are you willing to come and join us and do some electronic percussion? Das war zuerst mal ein Faximile, ein Fax. Damals schickte man sich Faxe. Und dann ein Telefonanruf. Dann kamen die beiden Jungs, Johnny und Bernard, zu mir. Und dann habe ich 2 Jahre hin und her Manchester, Düsseldorf. Die Zeit läuft uns davon. Carl Borters ist zu Gast im 1Live Talk. Schwingt noch ein bisschen mit bei Childish Gambino, aber ich glaube, das machst du tatsächlich einfach bei fast jeder Art von Musik, ne? Dass du so ein bisschen mitwippen musst, egal ob es dir gefällt oder nicht. Die Atmosphäre ist so schön hier. Ah, zack, Payback Time. Du hast Carl Borters, ehemaliges Mitglied von Kraftwerk. Am Samstag spielt er übrigens hier in Köln im Live Music Hall. Eins seiner wenigen Konzerte in Deutschland. Du hast mal gelehrt an der Universität der Künste in Berlin als Professor. Der Studiengang heißt Sound Studies. Was lernt man da? Meine Professur hieß Auditive Mediengestaltung. Hätte ich die gleiche Frage gehabt. Was lernt man in auditiver Mediengestaltung? Naja, ich war der Musiker da und ich habe mit meinen Jungs und Mädchen angefangen, über Musik zu sprechen. Erstmal, was ist Musik? Die Artikulation der Zeit. Und aber letztlich sind die jungen Menschen natürlich heute sehr stark Popmusik orientiert. Mhm. Und da ich der Auffassung bin, dass Popmusik heutzutage nicht mehr den Stellenwert hat, wie bei uns in den 60er Jahren, in meiner Jugend, als ich Teenager war und dann ein bisschen älter, habe ich mit denen doch mehr oder weniger dann Filme gemacht. Warum hat sie nicht mehr den Stellenwert, wie sie die mal hatte? Das weiß ich nicht. Ich denke, heutzutage in unserer Gesellschaft muss alles ausgezeichnet werden. Wir haben Awards, Grammys werden verliehen fürs Lebenswerk, aber auch für Verkäufe. Oder wir haben diese vertrackten Sportsendungen im Fernsehen, wo dann Leute singen. eigentlich ist das die Versportlichung der Musik. Und da wird der erste Platz vergeben, der zweite, der dritte. Und ich denke, ein der wesentliche Gründe, warum in den 60er Jahren die Popmusik so stark war, ist, weil es eben auch ein gutes Geschäft war. So sind Menschen eben programmiert. Und heutzutage ist es kein gutes Geschäft mehr. Aber Filme sind immer noch ein ganz gutes Geschäft und da sammelt sich die Intelligenz und die Kreativität. Und wenn man heute einen Tarantino-Film sieht oder einen Film der Coen Brothers, da ist da wirklich eine Menge gute Musik zu hören. Und ich denke, da muss man hinschauen und hinhören. Das heißt, du siehst die Zukunft mehr im Film? Natürlich, das Leitmedium tut mir leid, wir sind jetzt hier im Radio, aber das Leitmedium im Wohnzimmer ist natürlich das Fernsehen. Mhm. Und die Leute werden durch Bilder programmiert und konditioniert, ist ja klar. Das Radio ist ein viel anspruchsvolleres Medium, weil es ja so wie Lesen auch die Fantasie fördert. Und so, das ist ein anderes Medium. Und heutzutage... Das würde ja aber bedeuten... Damals gab es ja schon auch Fernsehen und Bewegtbilder, dass du sagst, dass sich die Leute es heute einfacher machen wollen und bequemer sind. Also heute gibt's Fernsehen 24 Stunden am Tag. Wir hatten früher Sendeschluss. Mhm. Das wissen die Menschen heute nicht mehr. Aber doch, viele kennen noch dieses Testbild. Ja, und da war so ein Geräusch, pff, weißes Rauschen. Und da hat man gelernt, was weißes Rauschen ist. Ja, und dann hast du sofort das Radio angemacht, beziehungsweise hast du ein Buch geschnappt oder was, ja, weil nichts anderes zu tun gab. Also die meisten Leute, wenn man fragt, wenn ich mich selber auch befrage, ich höre Radio im Auto. Und das ist natürlich genial, um beim Autofahren Radio zu hören, ist es super. Ich kann dir ganz ehrlich auch sagen, dass sich meine Einstellung zum Autofahren unfassbar geändert hat, seitdem ich beim Radio arbeite. Mhm. Wenn es nämlich die Autos nicht mehr gäbe, dann sähe es ganz anders aus. Also die Autos mit den Autoradios da drin. Du hörst die Musik, Tom Waits, wird etwas sentimental, wir gehen aufs Ende zu. Ich würde dich gerne noch fragen, ich glaube, ich kann das sagen gegen Ende, du kannst nicht mehr viel dagegen sagen, als alte graue Eminenz des Musikbusiness, was gibst du jungen Musikern mit auf den Weg? Was ist wichtig? Geht's um künstlerische Exzellenz? Geht's um Pioniergeist, sollen sie keine Verträge unterschreiben, die sie nicht vernünftig gelesen haben? Erstmal sollte man seinem Herzen folgen und das hören, was einem gefällt. Das ist schon mal ein Grundsatz. Wenn man dann weitergehen will und will Musik als Teil seines Lebens machen und vielleicht auch seiner Erwerbsbiografie, nicht nur der Klangbiografie, dann sollte man sich einen super Lehrer suchen, einen guten Lehrer und viel über Musik sprechen. Und auch hören, was früher da war. Ich glaube, ein guter Lehrer war heute zu Gast im 1 Live Talk. Ich weiß nicht, ob er Bock hat, dass ihr eure Schüler werdet, ihr seine Schüler werdet, aber auf den Versuch kommt's an. Zu Gast war der Musiker Karl Bartos heute im 1 Live Talk. Am Samstag ist er zu sehen hier in der Live Music Hall in Köln. Und gleich geht's weiter bei 1 Live mit einem großen Musiker, der allerdings noch nicht ganz so eine große Historie hat wie Karl Bartos, mit Woodkid. Mein Name ist Till Hase. Was immer ihr macht, das macht bitte gut. Und auch wenn das gerade fast schon die letzten Worte waren, du hast noch mal welche. Die letzten Sekunden sind für dich, Karl. Oh, ich danke für das Interesse. Mir hat das Gespräch sehr, sehr gefallen. Vor allen Dingen, weil es um die Zusammenhänge von Musik ging. Ich freue mich auf das Konzert. Es ist eins der wichtigsten jetzt, wahrscheinlich des ganzen Jahres. Und für mich seit langem eine emotionale Erfahrung, die ich machen werde, mit dem Kölner Publikum zusammen.